رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، wenn ich mich nicht irre, ist das der 35. Ja, der 35. Ders von den Fajr-Unterrichten. Von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind beim 6. Hadith von Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw 'an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Also von Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam sagen, der Halal, oder wahrlich, der Halal ist deutlich und der Haram ist deutlich und zwischen ihnen sind, oder zwischen beide sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. Wer also das Zweifelhafte oder die zweifelhaften Sachen meidet, der spricht seinen Dien und seine Ehre frei. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram wie der Hirte, der um den Schutzgebiet sich begibt und kurz davor steht, darin zu fallen. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Klumpen. Wenn es ihm wohl ergeht oder wenn er in Ordnung ist, ist der ganze Körper oder geht es dem ganzen Körper wohl. Und wenn es verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Es ist das Herz. Überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Die Ulama, Ibn Rajab sagt, rahimahullah, die Ulama waren sich uneinig. Darf man seine Eltern gehorchen bei der Begehung von etwas, von das Zweifelhafte, oder soll man ihnen nicht gehorchen? Von Bishr ibn al-Harith überliefert, dass er sagte, keine Gehorsam für ihnen bei das Zweifelhafte. Okay, dass er ihnen nicht gehorchen darf. Okay, und Muhammad ibn Muqatil al-Abadani sagte, er soll ihnen gehorchen. Und Ahmad blieb bei der Angelegenheit stehen und sagte, Yudarihuma, yani, er soll es von ihnen verstecken, beziehungsweise yani, er soll yani, ihnen das Gefühl geben, dass er ihnen gehorcht, aber yani, er soll es versteckt machen. Okay, und er weigerte sich, dass er darin antwortet. Okay, und Ahmed sagte, der eine wird niemals von der Zweifelhafte satt. Okay, und er, das heißt, er soll nicht von der Zweifelhafte essen, yani. Und er soll nicht etwas Schönes zum Anziehen kaufen von das Zweifelhafte. Ja, nee, um sich schön zu präsentieren von das Zweifelhafte. Okay? Das heißt, er darf nicht so viel essen um satt zu werden von das Zweifelhafte. Und er darf auch nicht was Schönes kaufen zum Anziehen von das Zweifelhafte. Und er blieb stehen, gab kein Urteil, Jani, in der Grenze von das, was man essen darf und was man anziehen darf. Jani, er sagt, du sollst nicht zu viel essen, dass du satt wirst von das Zweifelhafte. Und du sollst nicht etwas anziehen, damit du dich schön machst von das Zweifelhafte. Aber er erklärte die Grenze nicht. Wie viel darf man dann essen? Oder wie viel darf man von das Zweifelhafte nehmen, um was zum Essen zu kaufen? Bis wie viel? Die Menge, ja. Okay? Und er sagte über die Dattel, welche von dem Vogel geschmissen wird, ja, auf der Straße, er soll nicht davon essen. Er soll sie nicht essen. Oder er soll es nicht essen und er soll es nicht nehmen und er soll sich nicht ihr begeben. Okay? Ja, er soll nicht auf ihren Weg, ja, nicht drauf treten oder sich, ja, nicht. Er soll einfach sie lassen. Okay? Und der Thawri, rahimahullah, sagte über den Mann, der in seinem Haus Geld findet, er sagt, es ist mir lieber, dass er sich davon meidet, ja, dass er sich davon reinhaltet. Das bedeutet, wenn er nicht weiß, woher dieses Geld ist, dann soll er es lieber lassen. Okay? Ja, dann soll er sich nicht davon ernähren und so weiter. Okay? Und einige der Salaf, oder manche der Salaf haben nichts gegessen, außer das, wovon sie wissen, woher das kommt. Und sie fragten danach, bis sie ihren Ursprung erkannten. Okay? Und es wurde in einem Hadith marfu', eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, jedoch ist darin eine Schwäche, eine ist schwach. Es wurde darüber ein Hadith marfu' überliefert, dass man nichts essen darf, außer etwas, wovon man weiß, wovon das ist. Ja, von wo das ist. Und dass man den Ursprung davon erkennen muss oder nachforschen soll. Jedoch ist dieser Hadith schwach. Und die Aussage von ihm, sallallahu alaihi wasallam, wie der Hirte, der sich um den Schutzgebiet begibt und kurz davor steht, darin zu fallen, wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet, wahrlich, und das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Dies ist ein Beispiel, den der Prophet hat für denjenigen, der in das Zweifelhafte fällt. Und dass er kurz davor steht, in den klaren Haram zu fallen. Und in einigen Überlieferungen von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde euch ein Beispiel geben. Und dann nannte er dieses Beispiel. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Verbote dem Beispiel gegeben, wie das Schutzgebiet. Okay, welche die Könige beschützen, yani eine verbotene Zone sozusagen. Okay, und wovon sie jeden verhindern oder verbieten, sich darin yani aufzuhalten oder sich davon zu nähern. Okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte um seine Medina 12 Meilen als Schutzgebiet. Okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte um seine Medina 12 Meilen gemacht als Schutzgebiet, wo die Bäume davon nicht geschnitten werden dürften und auch wo man nicht jagen durfte. Okay. Und Omar und Uthman haben Gebiete zu Schutzgebiete erklärt, wo einfach das Unkraut und dieses Gras wächst für die Viecher und Tiere, die der Sadaqa, der Spende. Okay. Und Allah Azzawajal schützte diese oder verbot diese, yani machte ein Schutzgebiet für diese Verbote. Und er verbot seine Diener, dass sie sich davon nähern, und er nannte sie seine Grenzen. Hudud. So sagte Allah Azza wa Jal, Tilka hududullahi fala taqrabuha, kathalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Surah Al-Baqarah, Vers 187. Dies sind Allahs Grenzen, so nähert euch sie nicht. So erklärt Allah Azza wa Jal, oder so verdeutet Allah Azza wa Jal seine Zeichen für die Menschen, damit sie gottesfürchtig werden oder damit sie gottesfürchtig sind. Und darin ist eine Erklärung, dass das eine Grenze für sie ist. Dass er eine Grenze, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Grenze gezogen hat. Okay, sitz. Okay. Dass Allah azza wa jalla eine Grenze gezogen hat für sie, also für die Menschen, für das, was er ihnen verboten hat, oder genau yani gezeigt hat, was er ihnen verboten erlaubt hat und was er ihnen über sie verboten hat. So dürfen sie sich den Haram nicht nähern und den Halal nicht überschreiten. Und so sagte Allah azza wa jalla in einem anderen Vers, Tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allahi fa ulaika humu zalimun. Das heißt, dies sind Allahs Grenzen, so überschreitet sie nicht. Und wer Allahs Grenzen überschreitet, dies sind die Ungerechten. Surah Al-Baqarah, Vers 229. Und er machte, wer mit seiner Herde sich um den Schutzgebiet oder nahe davon begibt und yani hirtet, wie man das sagt, dass er eher es verdient oder eher in diesem Schutzgebiet sich dass er in diesem Schutzgebiet eintretet und darin fällt oder darin fällt. So. Deshalb, wer den Halal überschreitet und in das Zweifelhafte fällt, so ist er nahe, sehr nahe an den Haram. So nahe wie noch nie. Okay? So musst du dir das so vorstellen. Es ist Halal und Haram. Wie, du musst dir das so vorstellen wie zwei Städten. Wie zwei Städten. Und zwischen diesen Städten ist eine verbotene Zone. Ist eine verbotene Zone. Du darfst von dieser Stadt nicht in diese Stadt rein. Ja? Und diese verbotene Zone sind die Shubuhat, sind das Zweifelhafte. So, wenn du schon dich in die, du sollst dich nur in der ersten Halal-Stadt sozusagen aufhalten. In dieser Zone aufhalten. Du darfst diese Zone nicht verlassen. Wenn du diese Grenze überschreitest, bist du kurz davor, in den Haram zu fallen. Weil du schon diese Halal-Grenze überschritten hast. So ist er kurz davor, dass er sich mit dem Haram, mit klarem Haram vermischt und darin fällt. Und darin ist ein Hinweis darauf, dass man sich von den Haram-Sachen fernhalten soll. Und dass der Mensch zwischen ihm und dem Haram, okay, eine Mauer macht oder ein Hindernis macht oder eine Grenze macht. Okay? Als Schutzmauer sozusagen. Der Tirmidhi und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Abdullah ibn Yazid, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ما شاء الله. Das heißt, der Diener ein Gottesfürchtigen wird, bis er das lässt, worin es kein Problem gibt, oder yani wo man sagt, kein Problem, damit aus Furcht davor oder aus Angst davor oder aus Schutz davor, das vor das, worin es ein Problem gibt. Das heißt, noch einmal, der Diener wird nicht die Grenze oder wird nicht erreichen, dass er von den Gottesfürchtigen ist, bis er das lässt, worin es kein Problem ist, vor Angst vor das, worin es ein Problem gibt. Und Abu Darda, radiallahu anhu, sagte, تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرام حجابا بينه وبين الحرام. Also die Vollständigkeit der Taqwa ist, dass der Diener Allah fürchtet, bis er ihn so fürchtet vor wegen einen Senfkorn. Ja? Und bis er das lässt, bis er manchmal er sieht, dass es halal ist, oder wo er die Ansicht hat, dass es halal ist, dass er manches davon lässt, aus Angst, dass es haram ist, als Schleier zwischen ihm und dem Haram. Und Al-Hasan sagte, ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. Das heißt, die Taqwa hörte nicht auf bei den Gottesfurcht, hörte nicht yani, hat die Gottesfürchtigen so weit gebracht, dass sie vieles von den Halal gelassen haben aus Angst vor den Haram. Und Al-Thawri sagte, إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. Sie wurden Muttaqin genannt, sie wurden gottesfürchtig genannt, weil sie das gefürchtet haben, wovon man sich nicht fürchtet. Yani was andere, wovon andere sich nicht fürchten. Und es wurde von Ibn Umar radiallahu anhuma überliefert, dass er sagte, Inni la uhibbu an ad'a bayni wa bayna al-harami sitratan min al-halali la akhriquha. Er sagt, ich liebe es oder ich mag es, dass ich zwischen mir und den Haram eine Decke mache, eine Bedeckung mache, einen Schleier mache von den Halal, die ich niemals zerreiße. Ich mag das, dass ich zwischen mir und den Halal, Haram, eine Decke oder eine Bedeckung mache oder stelle, von den Halal, eine Bedeckung von den Halal stelle, die ich niemals breche oder zerreiße. Maimun ibn Mahran sagte, لا يسلم للرجل حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. Okay? Das heißt, der eine wird nicht den Halal haben können, bis er zwischen ihm und den Haram eine Brikade oder eine Grenze macht von den Halal. Und Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, sagte, لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. Das heißt, der Diener wird die Wirklichkeit des Imans, yani die Vollständigkeit des Imans, nicht treffen, nicht erreichen, bis er zwischen ihm und den Haram eine Brikade von Halal macht. Und bis er die Sünde, um was ihm zweifelhaft wurde, davon lässt. Okay? Und was zweifelhaft davon ist, lässt. So. So waren die Salaf. Sie haben vieles von den Halal gelassen und sie haben vieles, wo andere sagen, ist kein Problem, darf man machen, soll man machen, und wo es ja nicht für sie Halal ist, sie haben es lieber gelassen, damit sie nicht in Haram fallen. Möge Allah azzawajal uns von denjenigen sein, die das Wort hören und das Beste daraus folgen. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu ilaik wa jazakumullahu khair.